Es ist 3 Uhr, heute am 17. Juni 2012 in SWR 2. Wir bringen in einem Sonderprogramm bis um 6 Uhr in der Früh die SWR-Hörspielfassung des Romans Ulysses von James Joyce. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Bulert. Es folgt nun das 17. und vorletzte Kapitel mit dem Titel Ithaka, nach dem Heimatland des von seinen Irrfahrten zurückgekehrten Odysseus aus der Odyssee des Homer. Der Roman von James Joyce spielt am 16. Juni 1904 in Dublin. Das Geschehen zieht sich bis in die Morgenstunden des 17. Juni hinein. Zwei der Hauptfiguren, der Anzeigenverkäufer Leopold Bloom und der junge Schriftsteller Stephen Dedalus, sind nach ihrer Odyssee durch Dublin, die sie unter anderem in ein Bordell geführt hat, zu Hause bei Bloom in der Eccles Street Nummer 7 um 2 Uhr nachts angekommen. Sie sind wie Vater und Sohn, wie Odysseus und sein Sohn Telemachos, nur dass sie sich im Lauf des Tages erst kennengelernt und Sympathie füreinander entwickelt haben. Als Leopold Bloom und Stephen Dedalus hören sie nun Dietmar Bär und Jens Harzer. Ulysses, Kapitel 17, Ithaka. Welche parallelen Kurse nahmen Bloom und Stephen auf dem Heimweg? Gemeinsam in normalem Spazierschritt vom Beresford Place aufgebrochen, gingen sie in der genannten Reihenfolge durch die untere und mittlere Gardiner Street und über den Mountjoy Square West. Dann in verlangsamtem Schritt, indem sie sich beide nach links wandten, über den Gardiner's Place, aus Unachtsamkeit bis zur entfernteren Ecke Temple Street North, dann in verlangsamtem Schritt, mit Unterbrechungen des Anhaltens, rechts gewandt, durch die Temple Street North bis zum Hardwick Place. Als sie sich diesem Disparat genähert hatten, überquerten sie beide in entspanntem Spazierschritt den Rundplatz vor der George's Church. Und zwar diametrisch, da die Sehne eines Kreises stets kürzer ist als der zugehörige Kreisbogen. Worüber machte sich das Duumvirat während seiner Wanderung Gedanken? Über Musik, Literatur, Irland, Dublin, Paris, die Freundschaft, das Weib, die Prostitution, Diät, den Einfluss von Gaslicht oder des Lichtes von Bogen und Glühlampen auf das Wachstum von in der Nähe befindlichen paraheliotropischen Bäumen, für den Notfall aufgestellte städtische Müllbehälter, die römisch-katholische Kirche, das geistliche Zölibat, die irische Nation, jesuitische Erziehung, Karrieren, das Studium der Medizin, den vergangenen Tag, den ungünstigen Einfluss des Vorsabbats, Stephens Zusammenbruch. Entdeckte Bloom gemeinsame Faktoren von Ähnlichkeit zwischen ihren beiderseitig gleichen und ungleichen Reaktionen auf Erfahrung? Beide waren empfänglich für künstlerische Eindrücke, unter Bevorzugung musikalischer gegenüber plastischen oder bildlichen. Beide zogen eine kontinentale Lebensweise der Insularen, einen cisatlantischen Wohnsitz dem transatlantischen vor. Beide bekannten durch frühe häusliche Erziehung sowie eine ererbte Zähigkeit heterodoxen Widerstandes verhärtet, ihren Unglauben hinsichtlich vieler orthodox religiöser, nationaler, sozialer und ethischer Doktrinen. Beide gaben den wechselnd stimulierenden und betäubenden Einfluss des heterosexuellen Magnetismus zu. Welche Handlung führte Bloom bei Eintreffen an ihrem Bestimmungsorte aus? Auf der Haustreppe der vierten der äquidifferenten ungeraden Nummern, Eccles Street Nummer 7, führte er mechanisch die Hand in die Gesäßtasche seiner Hose, um den Wohnungsschlüssel herauszuholen. Befand sich dieser dort? Er befand sich in der entsprechenden Tasche der Hose, welche er am vorangegangenen Tage getragen hatte. Warum wurde er hierdurch doppelt zum Zorn gereizt? Weil er vergessen hatte und weil ihm einfiel, dass er sich zweimal gemahnt hatte, nichts zu vergessen. Welche Alternativen boten sich nunmehr dem vorsätzlich und respektive versehentlich schlüssellosen Paar? Rein oder nicht rein? Klopfen oder nicht klopfen? Blooms Entschluss? Eine Kriegslist. Indem er mit den Füßen auf die niedrige Mauer trat, kletterte er über den Vorplatzzaun, drückte sich den Hut auf den Kopf, hielt sich an zwei Stellen der unteren Vereinigung von Gitter und Querstäben fest, senkte seinen Körper stückweise, um seine Länge von 5 Fuß 9,5 Zoll bis auf 2 Fuß 10 Zoll auf den gepflasterten Vorplatzboden nieder und ließ denselben Körper sodann frei durch den Raum schnellen, indem er sich von der Vergitterung löste und sich in Vorbereitung auf den Anprall beim Fallen in die Hocke krümmte. Fiel er? Aufgrund seines bekannten Körpergewichts von 11 Stone 4 Pfund Handelsgewicht, wie es von der mit Gradeinteilung versehenen Maschine für periodische Gewichtsermittlung in dem Verkaufslokal von Francis Fredman, Apotheker und Drogist, 19 Frederick Street North, am letzten Himmelfahrtsfeste, will sagen dem 12. Tage im Mai des Schaltjahres 1904 christlicher Zeitrechnung, jüdischer Zeitrechnung 5664, mohammedanischer Zeitrechnung 1322, goldene Zahl 5, Epakte 13, Sonnenzyklus 9, Sonntagsbuchstaben CB, römische Indiktion 2, julianische Periode 6617, römisch 1904, beurkundet worden war. Erhob er sich ohne eine durch die Erschütterung hervorgerufene Verletzung? Indem er sein stabiles Gleichgewicht erneut wiedergewann, erhob er sich unverletzt, wenngleich durch den Anprall erschüttert, bewegte die Klinke der Vorplatztür durch Anwendung von Kraft auf ihren frei beweglichen Flansch sowie durch an ihrem Drehpunkt ansetzende Hebelwirkung, erlangte verzögerten Zutritt zur Küche durch die darunter angrenzende Spülküche, entzündete vermittels Reibung ein Streichholz, ließ durch Drehen des Verschlusshahnes brennbares Kohlengas ausströmen, brachte dieses zu einer hohen Flamme, welche er durch Regulierung auf ruhiges Weißglühen verkleinerte, und steckte schließlich eine tragbare Kerze an. Welche aus distinkten Teilen bestehende Bilderfolge wurde von Stephen derweilen wahrgenommen? Gegen die Vorplatzumzäunung gelehnt, gewahrte er durch die transparenten Fensterscheiben der Küche einen Mann, der eine Gasflamme von 14 Kerzenstärken regulierte. Einen Mann, der eine Kerze ansteckte. Einen Mann, der nacheinander seine beiden Stiefel auszog. Einen Mann, der mit einer Kerze von einer Kerzenstärke in der Hand die Küche verließ. Trat der Mann anderswo wieder in Erscheinung? Nach Ablauf von 4 Minuten wurde der Lichtschimmer seiner Kerze durch das halbtransparente, halbkreisförmige gläserne Fächerfenster über der Flurtür sichtbar. Die Flurtür drehte sich langsam in ihren Angeln. In dem entstehenden offenen Türspalt trat der Mann wieder in Erscheinung, ohne seinen Hut, mit seiner Kerze. Gehorchte Stephen seinem Zeichen? Ja. Nachdem er leise eingetreten war, half er die Tür schließen und die Kette vorlegen, und folgte leise des Mannes Rücken und stoffgefassten Füßen und brennender Kerze über den Flur, an einem hellen Türspalt zur Linken vorüber und behutsam eine Wendeltreppe von mehr als 5 Stufen hinunter in die Küche von Blums Haus. Was tat Blum? Er löschte die Kerze mit einem starken, auf ihre Flamme gerichteten Atemstrahl, zog 2 kiefernhölzerne Stühle mit Löffelsitz zum Herd, den einen mit der Lehne zum Vorplatzfenster für Stephen, den anderen für sich selbst, falls es sich als notwendig erweisen sollte, kniete auf einem Knie nieder, errichtete auf dem Rost einen Scheiterhaufen aus über Kreuz gelegten, harzbespritzten Hölzern, verschiedenfarbigen Papieren und unregelmäßigen Polygonen bester Abram-Kohle, die Tonne zu 21 Schilling, ab Lager der Firma Flower und MacDonald, 14 Dollar Street, setzte denselben an 3 vorspringenden Papierenden mit einem einzigen entzündeten Streichholz in Brand, indem er das in dem Brennstoff enthaltene Energiepotenzial dadurch freisetzte, dass er seine Kohlen- und Wasserstoffelemente eine ungehinderte Verbindung mit dem Sauerstoff der Luft eingehen ließ. Was sah Blum auf der Feuerstelle? Auf dem rechten, kleineren Einsatz eine blau emaillierte Schmorpfanne. Auf dem linken, größeren Einsatz einen schwarzen, eisernen Kessel. Was tat Blum an der Feuerstelle? Er rückte die Schmorpfanne auf den linken Einsatz, erhob sich und trug den eisernen Kessel zum Spülstein, um dort vermittels Drehen des Hahnes den Wasserstrom zum Fließen zu bringen. Kam er zum Fließen? Ja, Aus dem Roundwood Reservoir im County Wicklow mit seiner Kubikkapazität von 2400 Millionen Gallonen durchlief er einen zu einem ursprünglichen Fabrikpreis von 5 Pfund pro Langyard erbauten unterirdischen Aquädukt aus einfach und doppelt gelegten Filterleitungen durch den Dargle Rathdown, Glen of the Downs und Callow Hill bis zu dem 22 gesetzliche englische Meilen entfernten 26 Morgen großen Reservoir in Stillorgan und von dort durch ein System von Entlastungstanks vermittels eines Gefälles von 250 Fuß bis zur Stadtgrenze an der Justice Bridge, Upper Leeson Street, obschon der Wasserspiegel aufgrund der ausgedehnten Sommerdürre und des täglichen Verbrauchs von 12,5 Millionen Gallonen bereits bis unter die Schwelle des Überlaufwehrs gefallen war, aus welchem Grund der Bezirksinspektor und Ingenieur der Wasserwerke, Mr. Spencer Harty, C.E., auf Anweisung des Wasserversorgungsamtes die Verwendung von städtischem Wasser für alle Zwecke außerhalb des reinen Verbrauchs untersagt hatte. Warum kehrte er, nachdem er den halbgefüllten Kessel auf die nunmehr brennenden Kohlen gesetzt hatte, zu dem immer noch fließenden Wasserhahn zurück? Um sich die beschmutzten Hände mit einem schon teilweise verbrauchten Stück zitronenduftender Barrington-Seife zu waschen, an dem noch Papier klebte, gekauft 13 Stunden vorher zum Preis von 4 Pence und noch unbezahlt, in frischem, kaltem, nimmer sich änderndem, immer sich änderndem Wasser. Und sie, Gesicht und Hände, in einem langen, rotgesäumten, ungebleichten Leinenhandtuch abzutrocknen, das über einem hölzernen Drehroller hing. Welches begleitende Phänomen ereignete sich in dem Gefäß voll Flüssigkeit infolge der Einwirkung des Feuers? Das Phänomen des Siedens. Angefacht von einem konstanten Luftzug zwischen der Küche und dem Kaminrauchfang, wurde das Feuer von dem gebündelten vorentzündlichen hölzernen Brennmaterial den polyedrischen Massen bituminöser Kohle mitgeteilt und ließ allmählich die Temperatur des Wassers vom Normal- bis zum Siedepunkt steigen, welcher Temperaturanstieg sich als das Ergebnis eines Verbrauchs von 72 Thermaleinheiten ausdrücken ließ, die benötigt wurden, um 1 Pfund Wasser von 50 auf 212 Grad Fahrenheit zu bringen. Was kündigte die Vollendung dieses Temperaturanstiegs an? Ein doppelter, zu beiden Seiten gleichzeitig unter dem Kesseldeckel hervordringender, sichelförmiger Strahl Wasserdampf. Zu welchem persönlichen Zweck hätte Blum das solche Art zum Kochen gebrachte Wasser verwenden können? Um sich zu rasieren. Welche Erinnerungen furchten zeitweilig seine Stirn? Erinnerungen an Koinzidenzen, in welchen sich, die Wahrheit wunderlicher als alle Erfindung, das Ergebnis im Flachhindernisrennen um den Goldpokal vorabgezeichnet hatte, dessen offizielles und definitives Resultat er sodann im Evening Telegraph gelesen, letzte rosa Ausgabe, in der Kutscherkneipe an der Budbridge. Wo waren ihm zuvor bereits Fingerzeige hinsichtlich des effektiven bzw. projektiven Resultats zuteil geworden? In Bernard Kiernans lizenziertem Schanklokal, 8, 9 und 10 Little Britain Street, in David Burns lizenziertem Schanklokal, 14 Duke Street, in der unteren O'Connell Street, vor Graham Lemon, als ein obskurer Mensch ihm ein Flugblatt, das er in der Folge fliegen ließ, in die Hand gedrückt hatte, mit der Annoncierung des Elias, Erneuerers der Kirche in Zion, am Lincoln Place vor der Drogerie von F.W. Sweeney & Co. GmbH, als Frederick M. Bentham Lyons in rascher Folge sein Exemplar der laufenden Ausgabe von Freeman's Journal und National Press, das er als Flugblatt bezeichnet hatte und in der Folge fliegen ließ, von ihm erbat, durchlas und zurückreichte, er auf das orientalische Gebäude der türkischen und warmen Bäder zugegangen war, 11 Leinster Street, leuchtend auf seinem Angesicht das Licht der Inspiration und in den Armen das Geheimnis des Rennens, geschrieben in der Sprache der Prophezeiung. Seine Gemütsverfassung? Er hatte nicht gewagt. Er war ohne Erwartung. Er hatte keine Enttäuschung erfahren. Er war zufrieden. Was stellte ihn zufrieden? Dass er keinen positiven Verlust erlitten. Dass er anderen einen positiven Gewinn gebracht. Licht den Heiden. Thank you. Wie bereitete Blum einen Imbiss für einen Heiden? Er gab in 2 Teetassen je 2 gestrichene Teelöffel, mithin 4 insgesamt, von Epps leicht löslichem Kakao und verfuhr gemäß der auf dem Etikett gedruckten Gebrauchsanweisung, indem er einer jeden nach für die Infusion genügender Zeit die für die Diffusion vorgeschriebenen Ingredienzien in der vorgeschriebenen Art und Menge hinzutat. Stellte er 4 trennende Kräfte fest zwischen seinem vorübergehenden Gast und sich selbst? Namen, Alter, Rasse, Glauben. Welche Relation bestand zwischen ihrer beiden Alter? Vor 16 Jahren, 1888, als Blum sich in Stevens gegenwärtigem Alter befand, war Steven 6. In 16 Jahren, 1920, wenn Steven sich in Blums gegenwärtigem Alter befinden würde, würde Blum 54 sein. 1936, wenn Blum 70 sein würde und Steven 54, würde ihr ursprünglich in einem Verhältnis von 16:0 gestandenes Alter in einem Verhältnis von 17,5:13,5 stehen, da die Proportion sich vergrößerte und der Unterschied sich verkleinerte, je nachdem, wie man willkürlich künftige Jahre hinzufügte. Denn wenn die im Jahre 1883 bestandene Proportion unveränderlich fortgedauert hätte, einmal angenommen, es war das überhaupt möglich, dann wäre bis zum gegenwärtigen Jahr 1904, wo Steven 22 war, Blum 374 geworden. Und 1920, wenn Steven 38 sein würde, wie Blum jetzt war, würde Blum 646 geworden sein, während 1952, wenn Steven das postdiluvianische Höchstalter von 70 erreicht haben würde, Blum dann 1190 Jahre am Leben, da im Jahre 714 geboren, das antediluvianische Höchstalter, das des Methusalem, 969 Jahre, um 221 Jahre überschritten haben würde. Während, wenn Steven so lange leben würde, bis er dieses nämliche Alter im Jahre 3072 Anno Domini erreicht hatte, Blum dann 83.300 Jahre am Leben gewesen sein müsste und mithin im Jahre 81.396 vor Christus geboren worden sein müssen würde. Welche Eventualitäten könnten diese Berechnungen zunichte machen? Das Aufhören der Existenz beider oder eines von beiden. Die Inauguration einer neuen Ära oder eines neuen Kalenders. Die Annihilierung der Welt und, daraus unvermeidlich, doch nicht vorhersagbar folgend, die Eliminierung der Menschenart. Spielte einer von beiden offen auf den zwischen ihnen bestehenden Rassenunterschied an? Keiner von beiden. Was waren, auf ihre einfachste wechselseitige Form reduziert, Blums Gedanken über Stevens Gedanken über Blum und Blums Gedanken über Stevens Gedanken über Blums Gedanken über Steven? Er dachte, er dächte, er wäre Jude, wohingegen er wusste, dass er wusste, dass er wusste, dass er es nicht war. Was ließ sich, nachdem die Barrieren der Zurückhaltung gefallen waren, über ihre beiderseitige elterliche Abstammung sagen? Blum war der einzige geborene männliche transsubstantielle Erbe des Rudolf Virak, nachmalig Rudolf Blum, aus Schombatelli, Wien, Budapest, Mailand, London und Dublin und der Ellen Higgins, zweiter Tochter des Julius Higgins, geborene Caroli und der Fanny Higgins, geborene Haggerty. Steven war der älteste überlebende männliche konsubstantielle Erbe des Simon Dedalus aus Cork und Dublin, und der Mary, Tochter des Richard und der Christina Goulding, geborene Greer. Waren Blum und Steven getauft worden? Und, wenn ja, wo und von wem? Einem Geistlichen oder Laien? Blum 3-mal von Hochwürden Mr. Gilmer Johnston, M.A., allein in der protestantischen Kirche St. Nicholas Without, Coombe, von James O'Connor, Philip Gilligan und James Fitzpatrick gemeinsam unter einer Pumpe im Dorf Swartz, und von Hochwürden Charles Malone, C.C., in der Church of the Three Patrons, Rathgar. Steven, 1-mal, von Hochwürden Charles Malone, C.C., allein in der Church of the Three Patrons, Rathgar. Stellten Sie Ähnlichkeiten in Ihrem Bildungsgang fest? Setzte man Steven an Blooms Stelle, so hätte Stoom nacheinander eine private Elementarschule einer alten Dame sowie die Highschool durchlaufen. Setzte man Bloom an Stevens Stelle, so hätte Bleven nacheinander die Vor-, Unter-, Mittel- und Oberstufe der Mittelschule sowie die Philosophische Fakultät der Königlichen Universität von der Immatrikulation bis zum Diplomabschluss durchlaufen. Was ließ Bloom von der Feststellung Abstand nehmen, dass er die Universität des Lebens besucht habe? Seine schwankende Unsicherheit, ob diese Bemerkung von ihm Steven gegenüber oder von Steven ihm gegenüber bereits gemacht oder nicht gemacht worden war. Welche beiden Temperamente stellten Sie beide jeder für sich dar? Das Wissenschaftliche. Das Künstlerische. Welches Beispiel adduzierte er, um Steven zu induzieren, zu deduzieren, dass Originalität, auch wenn sie ihren Lohn aus sich selbst produzierte, doch nicht unweigerlich zum Erfolg konduzierte? Das von ihm selber konzipierte und wieder verworfene Projekt eines illuminierten, von einem Lasttier gezogenen Schauwagens, in dem zwei fesch gekleidete Mädchen sitzen sollten, mit Schreiben beschäftigt. Welche hierdurch assoziierte Szene wurde daraufhin von Steven rekonstruiert? Einsames Hotel auf einem Gebirgspass. Herbst, Dämmerung, Kaminfeuer. In dunkler Ecke sitzt junger Mann. Junge Frau tritt ein, unruhig, einsam. Sie setzt sich, sie geht ans Fenster. Sie steht, sie setzt sich. Dämmerung. Sie denkt, schreibt etwas auf einsames Hotelpapier. Sie denkt, sie schreibt, sie seufzt. Räder und Hufe. Sie eilt hinaus. Er kommt aus seiner dunklen Ecke, nimmt einsames Hotelpapier, er hält es ans Feuer. Dämmerung. Er liest. Einsam. Was? In Schrägschrift, Steilschrift, Schiefschrift. Queen's Hotel. Queen's Hotel. Queen's Hotel. Queen's Hotel. Welche hierdurch assoziierte Szene wurde daraufhin von Bloom rekonstruiert? Das Queen's Hotel, Ennis, County Clare, wo Rudolf Bloom, Rudolf Virag, am Abend des 27. Juni 1886 gestorben war, zu ungeklärter Stunde, infolge einer Überdosis Eisenhut, Akonit, selbst sich beigebracht in Form eines Linimentes gegen Neuralgie, zusammengesetzt aus zwei Teilen Akonit-Liniment und einem Teil Chloroform-Liniment, käuflich von ihm erworben, um 10.20 Uhr am Morgen des 27. Juni 1886 in der Arzneimittelhandlung von Francis Dennehy, 17 Church Street, Ennis. Nachdem er, wenn auch nicht infolgedessen, um 3.15 Uhr am Nachmittag des 27. Juni 1886 einen neuen steifen Strohhut, einen sogenannten Boater, extra fesch, nachdem er, wenn auch nicht infolgedessen, zu oben genannter Stunde und am oben genannten Ort das oben genannte Toxin käuflich erworben hatte, im Bekleidungsgeschäft von James Cullen, 4 Main Street, Ennis, käuflich erworben hatte. Schrieb er diese Homonymität einer Information, einer Koinzidenz oder einer Intuition zu? Einer Koinzidenz. Welches häusliche Problem beschäftigte häufig seinen Geist in ebenso starkem, wenn nicht gar stärkerem Maße als jedes andere? Das Problem der Beschäftigung der Ehefrauen. Was waren seine hypothetischen Einzellösungen gewesen? Wohnzimmerspiele, Domino, Halmer, Flohhüpfen, Geduldspiele, Fangbecherspiel, Schwarzer Peter, Romy, Besig, 66, Quartett, Dame, Schach oder Puffspiel, Sticken, Stopfen oder Stricken für die polizeilich geförderte Kleiderhilfe, musikalisches Duospiel, Mandoline und Gitarre, Klavier und Flöte, Gitarre und Klavier, Akten oder Adressen schreiben, zweimal wöchentlich Besuch von Varietéveranstaltungen, kommerzielle Aktivität als freundlich befehlende und freundlichen Gehorsam findende Frau Chefin eines kühlen Milchladens oder warmen Rauchercafés, die heimliche Befriedigung erotischer Wallungen in staatlich inspizierten und ärztlich kontrollierten Männerbordellen, gesellschaftliche Besuche bei und von weiblichen Bekannten von anerkannt untadeligem Ruf in und aus der Nachbarschaft, in regelmäßigen, unhäufigen, eingeschränkten Abständen und unter regelmäßiger, häufiger, einschränkender Beaufsichtigung. Abendliche Unterrichtskurse, die speziell darauf angelegt waren, in angenehmer Form Allgemeinbildung zu vermitteln. Welche Beispiele unzureichender geistiger Entwicklung bei seiner Frau ließen ihn vornehmlich zu der letzterwähnten neunten Lösung neigen? In unbeschäftigten Augenblicken hatte sie mehr als einmal ein Blatt Papier mit Zeichen und Hieroglyphen bedeckt, von denen sie behauptete, dass es griechische, irische und hebräische Charaktere wären. Sie hatte immer wieder in wechselnden Abständen nach der korrekten Schreibweise des Anfangsbuchstabens des Namens einer Stadt in Kanada, Quebec, gefragt. Sie verstand wenig von politischen Verwicklungen im innenpolitischen oder vom Gleichgewicht der Kräfte im außenpolitischen Bereich. Ungewöhnliche, mehrsilbige Worte fremden Ursprungs interpretierte sie phonetisch oder durch falsche Analogie oder durch beides. Metempsychose, mit ihm zig Hosen, alias eine verlogene Person, die in der Heiligen Schrift vorkommt. Welche Beispiele postexilischer Größe führte er an, indem er der in seines Gastes Gleichnis enthaltenen Analogie zustimmte? Drei Sucher nach der reinen Wahrheit. Moses von Ägypten, Moses Maimonides, Verfasser des More Neupkim, Führer der Verwirrten, und Moses Mendelssohn. Von solcher Größe, dass von Moses von Ägypten bis zu Moses Mendelssohn keiner so groß wurde wie Moses Maimonides. Welche Feststellung wurde unter Irrtumsvorbehalt von Blum hinsichtlich eines vierten Suchers nach der reinen Wahrheit namens Aristoteles getroffen, welcher mit Verlaub von Stephen erwähnt worden war? Dass der erwähnte Sucher ein Schüler eines rabbinischen Philosophen ungewissen Namens gewesen sei. Wurden noch andere Anna-Apokryphe, berühmte Söhne des Gesetzes und Kinder einer auserwählten bzw. verstoßenen Rasse erwähnt? Felix Bartholdy Mendelssohn, Komponist, Baruch Spinoza, Philosoph, Mendoza, Faustkämpfer, Ferdinand Lassalle, Reformer, Duellant. Welche Versfragmente aus der althebräischen und der altirischen Sprache wurden mit Modulationen der Stimme und Übersetzung der Texte vom Gast dem Gastgeber und vom Gastgeber dem Gast zitiert? Von Stephen: Schul, Schul, Schul, Arun, Schul, Gosoka, Agus, Schul, Gokyun. Geh, geh, geh deinen Weg, geh in Sicherheit, geh mit Vorsicht. Von Blum: Kifeloch, Harimon, Rachatech, Mbadli, Samatech. Deine Wangen sind wie der Ritz am Granatapfel zwischen deinen Zöpfen. Ermutigte der Gastgeber seinen Gast, mit modulierter Stimme eine wunderliche Legende über ein verwandtes Thema zu singen. Darüber beruhigend, dass ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort abgelegen sei und niemand sie reden hören könne, darüber beruhigt, dass die gebrauten Trünke unter Berücksichtigung des bei mechanischer Mischung Wasser plus Zucker plus Sahne plus Kakao entstehenden subsoliden sedimentären Rückstandes ihren natürlichen Weg gegangen waren. Trage den ersten Majore-Teil dieser nunmehr gesungenen Legende vor. Harry Hughes, der Kleine, und seine Freunde all, die liefen los und spielten Ball. Und der allererste Ball, den klein Harry Hughes warf, in des Juden Garten traf. Und der allererste Ball, den klein Harry Hughes warf, in des Juden Garten traf, in des Juden Garten traf. Und der zweite schnelle Ball, den klein Harry Hughes warf, der brach des Judenfenster all, er brach des Judenfenster all. Wie nahm Rudolfs Sohn diesen ersten Teil auf? Mit ungemischten Gefühlen. Lächelnd, selber Jude, hörte er mit Vergnügen und sah das unzerbrochene Küchenfenster. Trage den zweiten, minore Teil der Legende vor. Da trat heraus des Juden Tochter, sie trug einen grünen Schal. Komm doch her, du kleiner Kerl, und wirf den Ball ein drittes Mal. Komm doch her, du kleiner Kerl, komm doch her, du kleiner Kerl, und wirf den Ball ein drittes Mal. Und wirf den Ball ein drittes Mal. Ich komm nicht her, ich will nicht kommen, ohn meine Freunde all. Wenn der Lehrer das erfährt, dann nimmt er mir den schönen Ball. Sie nahm ihn bei der weißen Hand, er folgt ihr gar nicht gern und führt ihn in einen Raum, wo keiner ihn konnt rufen hören. Wo keiner ihn konnt rufen hören. Da zog sie raus ihr Federmesser und schnitt ihm ab den Kopf. Und nun spielt er nie mehr Ball, und nun spielt er nie mehr Ball, denn er ist tot, der arme Tropf, denn er ist tot, der arme Tropf. Wie nahm Millicents Vater diesen zweiten Teil auf? Mit gemischten Gefühlen. Ohne Lächeln hörte er und sah eines Juden Tochter, die einen grünen Schal trug. Fasse Stevens Kommentar gedrängt zusammen. Einer von allen, der geringste von allen, ist das prädestinierte Opfer. Einmal aus Unachtsamkeit, zweimal mit Absicht fordert er sein Schicksal heraus. Es kommt, wenn er verlassen ist, es fordert ihn, obwohl er widerwillig heraus, und es hält ihn als Erscheinung der Hoffnung und Jugend ohne Widerstand in seinem Bann. Es führt ihn in eine wunderliche Behausung, in ein geheimes, heidnisches Gemach, und dort opfert es ihn, den Fügsamen, unerbittlich. Warum war der Gastgeber, prädestiniertes Opfer, traurig? Er wünschte, dass die Geschichte einer Tat nicht von ihm erzählt werden sollte. Warum war der Gastgeber widerwillig, ohne Widerstand, ruhig? In Übereinstimmung mit dem Gesetz der Erhaltung der Energie. Warum war der Gastgeber geheim heidnisch still? Er wog die möglichen Beweise für und gegen den Ritualmord ab. Die Aufreizung seitens der Hierarchie, den Aberglauben des Pöbels, die Verbreitung von Gerüchten unter fortgesetztem Bruch der Wahrhaftigkeit, den Neid auf den Wohlstand, den Einfluss der Rachsucht, das sporadische Wiederauftreten atavistischer Verbrechensgelüste, die mildernden Umstände des Fanatismus, der hypnotischen Suggestion und des Somnambulismus. Gegen welche, wenn überhaupt welche, dieser mentalen oder physischen Störungen war er selber nicht völlig immun? Gegen hypnotische Suggestion. Einmal beim Erwachen hatte er sein Schlafgemach nicht wiedererkannt. Mehr als einmal war er beim Erwachen für unbestimmte Zeit außerstande gewesen, sich zu bewegen oder Laute von sich zu geben. Gegen Somnambulismus. Einmal im Schlaf hatte sein Körper sich erhoben, war gebückt auf ein wärmeloses Feuer zugekrochen und hatte, nachdem er seinen Bestimmungsort erreicht, sich dort zusammengerollt, ungewärmt, im Nachtgewand niedergelegt und weitergeschlafen. Welchen Vorschlag machte Bloom, der Diambulist, Vater Millis, der Somnambulistin, Stephen, dem Noctambulisten? Zum Zweck der Ruhepflege, die zwischen Donnerstag, eigentlich noch, und Freitag, regulär, liegenden Stunden auf einer extemporierten Schlafstatt, im Zimmer unmittelbar über der Küche und unmittelbar neben dem Schlafgemach seines Gastgebers und seiner Gastgeberin zu verbringen. Welche verschiedenen Vorteile hätte eine Prolongation solcher Extemporisation mit sich gebracht bzw. mit sich bringen können? Für den Gast Sicherheit des Domizils und Abgeschlossenheit des Studiums. Für den Gastgeber Wiederverjüngung der Intelligenz, vikarische Befriedigung. Für die Gastgeberin Auflösung der Anfechtung, Erwerb einer korrekten italienischen Aussprache. Auf welche inkonsequente polysyllabische Frage seines Gastgebers hin erteilte der Gast eine monosyllabische, negative Antwort? ob er die verstorbene Mrs. Emily Sinico gekannt habe, die durch einen Unfall auf dem Bahnhof Sydney Parade am 14. Oktober 1903 ums Leben gekommen war. Welche angebahnte korollarische Bemerkung wurde vom Gastgeber konsequenterweise unterdrückt? Eine Bemerkung, die seine Abwesenheit bei der Beerdigung von Mrs. Mary Dedalus, geborene Goulding, am 26. Juni 1903, Vigilie des Jahrestages des Verscheidens von Rudolf Blum, geborener Virag, erklären sollte. Wurde der Vorschlag der Asylgewährung angenommen? Er wurde prompt, unerklärlicherweise, auf liebenswürdige Art, mit Dank abgelehnt. Welcher Geldaustausch fand zwischen Gastgeber und Gast statt? Der Erstere gab dem Letzteren ohne Zinsen einen Geldbetrag, Pfund 1,7, in Worten 1,7 Schilling zurück, welchen Letzterer dem Ersteren zuvor ausgehändigt hatte. Welche Gegenvorschläge wurden wechselseitig vorgetragen, angenommen, modifiziert, abgelehnt, in anderen Worten neu vorgebracht, erneut angenommen, ratifiziert, bestätigt? Einen vorher festgelegten Italienischkurs ins Leben zu rufen, Ort die Wohnung der Unterrichteten. Einen Gesangskurs ins Leben zu rufen, Ort die Wohnung der Unterrichtenden. Eine Reihe von statischen, semistatischen und peripatetischen intellektuellen Dialogen ins Leben zu rufen, Ort die Wohnung beider Sprecher, wenn beide Sprecher dieselbe Wohnung hatten. Das Ship Hotel mit Taverne, 6 Lower Abbey Street, Inhaber W. und E. Connery, die National Library of Ireland, 10 Kildare Street, das National Maternity Hospital, 2930 und 31 Hollis Street, ein öffentlicher Garten, die Umgebung einer kirchlichen Weihestätte, die Kreuzung von 2 oder mehr öffentlichen Fahrstraßen, der Halbierungspunkt einer zwischen ihren Wohnungen gezogenen Geraden, wenn beide Sprecher verschiedene Wohnungen hatten. Was machte für Blum die Verwirklichung dieser einander ausschließenden Vorschläge problematisch? Die Unwiderruflichkeit der Vergangenheit. Einmal bei einer Vorstellung von Albert Hanglers Zirkus in der Rotunda, Rutland Square, Dublin, war ein intuitionsreicher, buntgeschminkter Clown, der nach seinem Vater suchte, aus der Arena zu einem Platz im Auditorium vorgedrungen, wo Blum ganz einsam und allein saß, und hatte öffentlich einem erheiterten Publikum erklärt, er, Blum, wäre sein des Clowns Papa. Einmal im Sommer 1898 hatte er, Blum, einen Florin, 2 Schilling, am gerändelten Rand mit 3 Kerben markiert und ihn zur Bezahlung einer von J&T Davy, Hauslieferanten in Kolonialwaren, 1 Charlemont Mall, Grand Canal, empfangenen Rechnung verwendet, damit er, der Florin, auf den Wassern des bürgerlichen Finanzverkehrs zirkuliere und möglicherweise auf Umwegen oder direkt einmal zu ihm zurückkehre. War der Clown Blums Sohn? Nein. War Blums Münze zurückgekehrt? Nie. In welcher Reihenfolge, unter welcher begleitenden Zeremonie wurde der Auszug aus dem Hause der Knechtschaft in die Wildnis der Bewohnung vollzogen? Angezündete Kerze in Halter, getragen von Blum. Diakonshut auf Eschenstock, getragen von Stephen. Welcher Gedankenpsalm wurde dabei secreto intoniert? Der 113. Modus Peregrinus. In exitu Israel de Egypto, Domus Jacob de Populo Barbaro. Was tat ein jeglicher von ihnen an der Tür des Ausganges? Blum stellte den Kerzenhalter auf den Boden. Stephen setzte sich den Hut auf den Kopf. Für welche Kreatur war die Tür des Ausganges eine Tür des Eingangs? Für eine Katze. Welches Schauspiel bot sich Ihnen, als Sie, zuerst der Gastgeber, dann der Gast, schweigend, doppelt dunkel, aus der Finsternis eines hinter dem Haus herführenden Weges im Halbschatten des Gartens auftauchten? Der Himmelsbaum der Sterne, behangen mit feuchter, nachtblauer Frucht. Mit welchen Meditationen begleitete Blum gegenüber seinem Gefährten seine Demonstration der verschiedenen Konstellationen? Mit Meditationen über die immer riesiger wachsende Evolution, über den Mond, der bei Beginn der Lunation unsichtbar war, bei Annäherung ans Perigeum, über die unendliche, latiginöse, funkelnde, unkondensierte Milchstraße, die bei Tageslicht erkennbar war, wenn der Beobachter sich ans untere Ende eines vertikal-zylindrischen, 5000 Fuß tiefen, von der Erdoberfläche auf den Erdmittelpunkt zugetriebenen Schachtes stellte, über den Sirius, Alpha im Canis Major, 10 Lichtjahre, 57 Billionen Meilen entfernt und an Volumen 900 Mal so groß wie unser Planet, über den Arcturus, über das Vorrücken der Äquinoktien, über den Orion mit Gürtel und sechsfachem Sonnentheta und Nebelfleck, in dem 100 unserer Solarsysteme Platz finden konnten. Welche speziellen Affinitäten schienen ihm zwischen dem Mond und der Frau als solcher zu bestehen? Sein Alter, insofern er älter war als die sukzessiven tellurischen Generationen und dieselben alle überlebt hatte. Seine nächtliche Prädominanz, seine Abhängigkeit als Trabant, seine luminare Reflexion, seine Beständigkeit in allen seinen Phasen, indem er zu feststehenden Zeiten auf- und niederging, zunahm und abnahm, die erzwungene Invariabilität seines Anblicks, sein unbestimmtes Antworten auf inaffirmative Befragung, seine Macht über flutende und ebbende Wasser, seine Kraft verliebt zu machen, zu kränken, mit Schönheit zu bekleiden, den Verstand zu benehmen, zum Verbrechen zu verleiten und demselben Vorschub zu leisten, die ruhige Undurchdringlichkeit seines Gesichts, die Schrecklichkeit seiner einsamen, herrschenden, unversöhnlichen, gleißenden Nähe, seine Omina für Sturm und Windstille, die Stimulation seines Lichtes, seiner Bewegung und seiner Gegenwart, die Warnung seiner Krater, seiner trockenen Meere, seines Schweigens, sein Glanz, wenn er sichtbar war, seine Anziehungskraft, wenn er unsichtbar war. Welches war das sichtbare Leuchtzeichen, durch das Blums, durch den Stevens Aufmerksamkeit angezogen wurde? Im zweiten Stock, Rückseite seines Blumshauses, das Licht einer Paraffinöllampe mit schiefem Schirm, das auf die Projektionsfläche eines von Frank O'Hara, Fenstervorhänge, Gardinenstangen und Rolljalousien, 16 Angier Street gelieferten Rouleaus fiel. Wie erläuterte er das Geheimnis einer unsichtbaren, anziehenden Person, seiner Frau Marion Molly Blum, bezeichnet durch ein sichtbares Glanzzeichen, eine Lampe? Durch indirekte und direkte verbale Allusionen oder Affirmationen, durch unterdrückte Liebeszuneigung und Bewunderung, durch Beschreibung, durch Verlegenheit, durch Suggestion. Beide waren dann still? Still, indem ein jeder den anderen in den beiden Spiegeln des jeweils gegenseitigen Fleisches ihrer seines, nicht seines Mitgesichter betrachtete. Waren sie unbegrenzt inaktiv? Auf Stevens Anregung, auf Blums Anstiften, urinierten sie beide, erst Steven, dann Blum, im Halbdunkel dicht nebeneinander, wobei ihre Harnorgane vermittels manueller Abdeckung gegenseitig unsichtbar gemacht und ihre Blicke, zuerst der Blums, dann der Stevens, zu dem projizierten, leuchtenden und halbleuchtenden Schatten erhoben waren. Welches Himmelszeichen wurde von beiden simultan beobachtet? Ein Stern stürzte mit offenbar großer Geschwindigkeit über das Firmament, von der Vega in der Leier über den Zenit jenseits der Sterngruppe des Haars der Berenike auf das Zodiakalzeichen des Leo zu. Wie verschaffte der zentripetale Bleiber dem zentrifugalen Scheidenden Ausgang. Indem er die Kanone eines angefeilten männlichen Schlüssels in das Loch eines unstabilen weiblichen Schlosses einführte, sich einen Hebelpunkt am Ring des Schlüssels verschaffte und den Bart desselben von rechts nach links drehte, hierdurch einen Bolzen aus der Schließkappe zog, ruckweise eine altersschwache, aus den Angeln gehobene Tür nach innen holte und eine Öffnung zu freiem Ausgang und freiem Eintritt freigab. Wie nahmen Sie einer vom anderen Abschied bei Ihrer Trennung? Sie standen perpendikulär an derselben Tür und auf verschiedenen Seiten ihrer Basis, und die Linien ihrer einander Valet gebenden Arme trafen sich an irgendeinem Punkt und bildeten irgendeinen Winkel, kleiner als die Summe zweier rechter Winkel. Welches Geräusch begleitete die Vereinigung ihrer einander Tangierenden, die Enteinigung ihrer zentrifugalen und respektive zentripetalen Hände? Das Geräusch des Schlagens der Stunde der Nacht von Seiten des Glockenspiels in der Kirche St. George. Welches Echo dieses Geräusches wurde von beiden jeweils vernommen? Von Stephen? Liliata rutilantium turma circumdet jubilantium te virginum chorus excipiat. Von Blum? Hoi ho, hoi ho, hoi ho, hoi ho. Wo waren die verschiedenen Mitglieder der Gesellschaft, mit welcher Blum an diesem Tage auf das Geheiß dieses Glockenschlags hin von Sandy Mount im Süden nach Glasnevin im Norden gefahren war? Martin Cunningham im Bett, Jack Power im Bett, Simon Dedalus im Bett, Tom Kernan im Bett, Ned Lambert im Bett, Joe Hines im Bett, John Henry Manton im Bett, Bernard Corrigan im Bett, Patsy Dignam im Bett, Paddy Dignam im Grab. Nunmehr allein, was hörte Blum? Den doppelten Widerhall sich entfernender Füße auf der himmelgeborenen Erde, die doppelte Vibration einer Maultrommel in der resonanten Gasse. Nunmehr allein, was fühlte Blum? Die Kälte des interstellaren Raumes, tausende von Graden unter dem Gefrier beziehungsweise dem absoluten Nullpunkt von Fahrenheit, Celsius oder Réaumur, die ersten Anzeichen der nahenden Dämmerung. Blieb er? Tief einatmend ging er zurück, durchquerte wieder den Garten, betrat wieder den Weg, schloss wieder die Tür. Kurz aufatmend nahm er die Kerze wieder, stieg wieder die Treppe empor, näherte sich wieder der Tür des Vorderzimmers, Wohnungsflur und trat wieder ein. Was hielt seinen Eintritt jährlich auf? Der rechte Schläfenlappen der Hohlkugel seines Schädels kam mit einer festen Holzecke in Berührung, an welcher Stelle sich den infinitesimalen, doch durchaus spürbaren Bruchteil einer Sekunde später infolge vorangegangener, transmittierter und registrierter Empfindungen eine schmerzvolle Empfindung lokalisierte. Beschreibe die Veränderungen, welche in der Disposition der einzelnen Möblierungsgegenstände vorgenommen worden waren. Ein mit pflaumenblauem Plüsch bezogenes Sofa war von gegenüber der Tür auf die Kaminseite neben den straff aufgerollten Union Jack disloziert worden, eine Veränderung, die er häufig schon vorzunehmen beabsichtigt hatte. Der Tisch mit den blauen und weißen Karo-Einlagen aus Majolika war gegenüber der Tür an die durch das pflaumenblaue Plüschsofa frei gewordene Stelle platziert worden. Dem Nussbaumbuffet, dessen vorspringende Ecke seinen Eintritt momentlang aufgehalten hatte, war von seinem Standort neben der Tür zu einem vorteilhafteren, doch gefährlicheren Standort direkt vor der Tür verholfen worden. Zwei Sitzgelegenheiten waren von rechts und links des Kamins an die ursprünglich von dem Tisch mit den blauen und weißen Karo-Einlagen aus Majolika eingenommene Stelle versetzt worden. Welche homothetischen Gegenstände standen, abgesehen von dem Kerzenleuchter auf dem Kaminsims? Eine Uhr aus gerieffeltem Connemara-Marmor, stehen geblieben um 4.46 Uhr am 21. März 1896, Hochzeitsgeschenk von Matthew Dillon. Ein Zwergbaum mit wie vereist wirkenden Formen unter einer transparenten Glasglocke, Hochzeitsgeschenk von Luke und Caroline Doyle. Eine ausgestopfte Eule, Hochzeitsgeschenk von Alderman John Hooper. Welcher Austausch von Blicken fand zwischen diesen drei Gegenständen und Blumen statt? Im goldgerahmten Pfeilerspiegel betrachtete die ungeschmückte Rückseite des Zwergbaums den aufgerichteten Rücken der ausgestopften Eule. Welcher letzte visuelle Eindruck wurde ihm durch den Spiegel vermittelt? Das optische Widerbild verschiedener umgekehrter, unpassend und nicht nach dem Alphabet geordneter Bände mit funkelnden Titeln auf den beiden Bücherbrettern gegenüber. Katalogisiere diese Bücher. Tom's Dublin Post Office Directory, 1886. Dennis Florence McCarthy's Poetical Works, kupfernes Buchenblatt als Lesezeichen auf Seite 5. Shakespeare's Works, dunkelrotes Marokkan mit Goldprägung. Thoughts from Spinoza, dunkelrotbraunes Leder. The Story of the Heavens von Sir Robert Ball, blaues Leinen. Alice's Three Trips to Madagascar, braunes Leinen, Titel verwischt. The Stark Munro Letters von R. Conan Doyle, Eigentum der City of Dublin Public Library, 106 Capel Street, entliehen am 21. Mai, Pfingstsamstag 1904, fällig am 4. Juni 1904, 13 Tage überfällig, schwarzer Leinenband mit weißen Buchstaben und Zahlenschild. Voyages in China von Vieter, nachträglich mit Packpapier umschlagen, Titel mit roter Tinte. Philosophy of the Talmud, geheftete Broschüre. Lockhart's Life of Napoleon, Deckel nicht mehr vorhanden, Randbemerkungen, Siege der Hauptfigur verkleinernd, Niederlagen vergrößernd. Soll und Haben von Gustav Freitag, schwarzer Pappband, Frakturschrift. Zigarettenbildchen als Lesezeichen auf Seite 24. A Handbook of Astronomy, Schutzumschlag, braunes Leder, in den Gelenken locker, 5 Tafeln, ältlicher Druck in Korpus, Fußnoten des Autors in Nonpareil, Randverweise in Petit, Titelzeilen in kleiner Cicero, The Hidden Life of Christ, schwarzer Pappband, In the Track of the Sun, gelbes Leinen, Titelseite nicht mehr vorhanden, wiederkehrende Titelintestierung, Physical Strengths and How to Obtain It von Eugene Sandor, rotes Leinen. Welche Reflexionen beschäftigten seinen Geist während der Vornahme der Rückumkehrung der umgekehrten Bände? Die Notwendigkeit der Ordnung, einen Platz für alles und alles an seinen Platz, die fehlende Wertschätzung der Literatur beim weiblichen Geschlecht, die Unsinnigkeit eines in einen Becher gekeilten Apfels und eines in einen Nachtstuhl gesenkten Regenschirms, die Unsicherheit im Falle des Versteckens eines Geheimdokuments hinter, unter oder zwischen den Seiten eines Buches. Was brachte ihm Tröstung in seiner sitzenden Positur? Die Reinheit, Nacktheit, Haltung, Ruhe, Jugend, Anmut, Geschlechtlichkeit, Klugheit einer in der Mitte des Tisches stehenden Statue, eines Narzissusbildes, auf der Auktion erworben, bei P.A. Wren, 9 Bachelor's Walk. Was brachte ihm Ärgernis in seiner sitzenden Positur? Inhibitorischer Druck von Kragen, Größe 17 und Weste, 5 Knöpfe. Zweier Kleidungsstücke, welche in der Tracht reifer Männlichkeit, überflüssig und gegenüber Veränderungen der Körpermasse durch Ausdehnung unelastisch waren. Wie wurde dieses Ärgernis beschwichtigt? Er entfernte den Kragen mitsamt schwarzer Krawatte und klappbarem Hemdknopf von seinem Halse und legte ihn links auf dem Tisch nieder. Er löste nacheinander in umgekehrter Richtung die Knöpfe von Weste, Hose, Hemd und Unterjacke entlang der Mittellinie unregelmäßig gekräuselten schwarzen Haars, das sich in dreieckiger Konvergenz von der Beckenregion über Bauchfläche und Nabelgrube erstreckte, entlang der Mittellinie von Knötchen zum Teilungspunkt des 6. Brustwirbels führte, von dort nach beiden Seiten rechtwinklig abzweigte und in um 2 gleich weit entfernte Punkte beschriebenen Kreisen rechts und links auf den Spitzen der Brustwarzenerhöhungen endete. Er entspannte jeden der 6-1 Hosenträgerknöpfe, die in Paaren angeordnet waren, von denen eines sich als unvollständig erwies. Thank you. Setzte sich der Vorgang der Entkleidung weiter fort? Da er einen gelinden anhaltenden Schmerz in seinen Fußsohlen verspürte, streckte er den Fuß nach einer Seite aus und betrachtete die durch Fußdruck im Laufe seiner wiederholten Gänge in mehreren verschiedenen Richtungen entstandenen Falten, Protuberanzen und vorspringenden Punkte, entknotete dann, vorgebeugt, die Senkelknoten, enthakte und löste die Senkel, zog jeden seiner beiden Stiefel zum zweiten Mal aus, löste die zum Teil durchfeuchtete rechte Socke, durch deren Spitze wieder der Nagel seiner großen Zehe gedrungen war, hob den rechten Fuß und zog, nachdem er einen purpurnen, elastischen Sockenhalter davon abgehakt hatte, seine rechte Socke aus, stellte den unbekleideten rechten Fuß auf die Kante der Sitzfläche seines Stuhls, fasste den vorstehenden Teil des großen Zehennagels und riss ihn sanft ab, hob den abgerissenen Teil an seine Nüstern und inhalierte den Duft des Lebendigen, warf dann das abgerissene Nagelfragment mit Befriedigung fort. Warum mit Befriedigung? Weil der inhalierte Duft mit anderen inhalierten Düften von anderen Nagelfragmenten korrespondierte, welche der junge Master Bloom als Schüler von Mrs. Alices Knabenschule allabendlich voller Geduld während der Verrichtung kurzen Kniebeugens, des Nachtgebets und ehrgeiziger Meditation gefasst und abgerissen hatte. Welchem Gegenstand wandten sich gewohnheitsmäßig seine abschließenden Meditationen zu? Einer einzigartig einmaligen Reklameanzeige, welche die Leute voller Verwunderung stehen bleiben ließ, einer Neuheit auf dem Gebiete des Plakatwesens, ganz ohne äußerliches Beiwerk, reduziert auf ihre einfachste und wirksamste Form, mit dem kürzesten zufälligen Blick zu erfassen und voll entsprechend dem Tempo des modernen Lebens. Was war in der ersten von ihm aufgeschlossenen Schublade enthalten? Ein Weir Foster Schreibheft, Eigentum von Millicent Bloom, in dem gewisse Seiten mit Puppyline bezeichnete grafische Darstellungen aufwiesen, welche einen kugelrunden Kopf mit 5 steil abstehenden Haaren und 2 Augen im Profil, einen voll frontal gesehenen Rumpf mit 3 großen Knöpfen sowie einem dreieckigen Fuß zeigten. 2 verblassende Fotografien von Königin Alexandra von England und Maud Branscombe, Schauspielerin und bekannte Schönheit. Eine Weihnachtsglückwunschkarte, darauf die Abbildung einer Schmarotzerpflanze. 2 Lose der königlich privilegierten ungarischen Lotterie, ein schwaches Vergrößerungsglas, 2 erotische Fotopostkarten, worauf abgebildet A. Mundkoitus zwischen nackter Senorita, von rückwärts zu sehen, obere Lage, und nacktem Torero, von vorn zu sehen, untere Lage, B. Anale Vergewaltigung von weiblicher Ordensangehöriger, teilbekleidet, direkter Blick, durch männlichen Ordensangehörigen, vollbekleidet, gesenkter Blick, auf dem Postwege gekauft von Box 32, Postamt Charing Cross, London, WC, ein Presseausschnitt mit Rezept für Erneuerung alter brauner Stiefel, eine Ein-Penny-Briefmarke mit Gummierung, Lavendel-Lila, aus der Regierungszeit der Königin Victoria, ein Prospekt über den Wunderwirker, der Welt großartigstes Heilmittel für Mastdarmbeschwerden, direkt vom Wunderwirker Coventry House, South Place, London, EC, irrtümlich adressiert an Mrs. L. Bloom mit kurzem Begleitschreiben und der irrtümlichen Anrede, sehr geehrte gnädige Frau. Welchen Gegenstand fügte Bloom dieser Sammlung von Gegenständen hinzu? Einen 4. maschinengeschriebenen Brief, den Henry Flower, Sätze LB für HF, von Martha Clifford, Finde MC, empfangen hatte. Welcher angenehme Gedanke begleitete dieses Tun? Der Gedanke, dass, von dem in Rede stehenden Brief ganz abgesehen, sein magnetisches Gesicht, seine Gestalt und seine Lebensart im Laufe des vergangenen Tages von einer verheirateten Frau, Mrs. Josephine Breen, geborene Josie Powell, einer Krankenschwester, Miss Callan, Vorname unbekannt, einem Mädchen, Gertrude, Gertie, Nachname unbekannt, günstig aufgenommen worden waren. Was war in der zweiten Schublade enthalten? Dokumente. Die Geburtsurkunde von Leopold Paula Bloom, Eine Lebensversicherungspolice über 500 Pfund bei der Scottish Widows Assurance Society, anspruchsberechtigte Millicent Millie Bloom, nach Laufzeit von 25 Jahren fällig, Versorgungskapital 430 Pfund, 461 Pfund 10 Schilling und 500 Pfund bei Erreichung des 60. Lebensjahrs oder Todesfall, bei Erreichung des 65. Lebensjahrs oder Todesfall und bei Todesfall, je nachdem. Oder Überschussbeteiligung ausgezahlt in Höhe von 299 Pfund 10 Schilling insgesamt, bei Beitragseinzahlung von 133 Pfund 10 Schilling insgesamt, ganz nach Wunsch. Ein Sparkassenbuch, ausgegeben von der Ulster Bank, Filiale College Green, mit dem Kontostand bei Halbjahresabschluss zum 31. Dezember 1903 in Höhe von Pfund 18,14,6, in Worten 18 Pfund 14 Schilling und 6 Pence Sterling, rein netto zugunsten des Kontoinhabers, ein Besitzzertifikat über 900 Pfund in 4%igen eingetragenen kanadischen Staatspapieren stempelsteuerfrei, Quittungen des Catholic Cemeteries Glasnevin Committee über den Erwerb einer Grabstätte, ein lokaler Presseausschnitt über eine Namensänderung durch einseitige Beurkundung. Nenne den Wortlaut dieser Notiz. Ich, Rudolf Virak, zurzeit wohnhaft Nummer 52 Clan Bressel Street, Dublin, vormals aus Csombartelli im Königreich Ungarn, gebe hiermit bekannt, dass ich den Namen Rudolf Blum angenommen habe und denselben in Zukunft dauernd und ausnahmslos zu tragen beabsichtige. Welche weiteren auf Rudolf Blum geborener Virak bezüglichen Gegenstände befanden sich in der zweiten Schublade? Eine unscharfe Daguerreotypie von Rudolf Virak und seinem Vater Leopold Virak, aufgenommen im Jahre 1852, im fotografischen Atelier ihres Vetters ersten respektive zweiten Grades Stefan Virak aus Cseszfehervár, Ungarn. Ein altertümliches Haggadah-Buch, in welchem eine eingelegte Hornbrille mit Konvexgläsern die Stelle bezeichnete, wo in den rituellen Gebeten für Pessach, Passa, die Danksagung stand. Eine Ansichtskarte des Queen's Hotel Annis, Eigentümer Rudolf Blum. Ein Umschlag, adressiert an meinen lieben Sohn Leopold. Welche Bruchstücke von Sätzen rief die Lektüre dieser fünf ganzen Worte in seiner Erinnerung wach? Morgen ist es eine Woche her, dass ich, es hat keinen Zweck mehr, Leopold, noch weiter, bei deiner lieben Mutter, das ist nicht mehr auszuhalten, zu ihr, für mich ist alles aus, sei gut zu Athos, Leopold, mein lieber Sohn, immer an mich, das Herz, Gott, dein. Welche Reminiszenzen an ein menschliches Wesen, welches an progressiver Melancholie litt, riefen diese Gegenstände in Blum wach? Ein alter Mann, Witwer, ungekämmtes Haar, im Bett, seufzend. Ein kränkelnder Hund, Athos, Akonit, zu dem in immer stärkeren Dosen von Granen und Skrupeln als Palliativ gegen sich immer verschlimmernde Neuralgie Zuflucht genommen wurde. Das Gesicht eines 70-Jährigen im Tode. Giftsuizid. Warum empfand Blum so etwas wie Gewissensbisse? Weil er in unreifer Ungeduld gewisse Glaubenssitten und Gebräuche mit mangelndem Respekt behandelt hatte. Zum Beispiel welche? Das Verbot des Genusses von Fleisch und Milch bei einer und derselben Mahlzeit. Das wöchentliche Symposion von unkoordiniert abstrakten, glühend konkreten, merkantilen, co-ex-religionistischen Ex-Kompatrioten. Die Beschneidung der männlichen Kinder, den übernatürlichen Charakter der judaischen Heiligen Schrift, die Unaussprechlichkeit des Tetragramms, die Heiligkeit des Sabbats. Wie kamen ihm diese Glaubenssitten und Gebräuche nunmehr vor? Nicht vernünftiger, als sie ihm damals vorgekommen waren. Nicht weniger vernünftig, als ihm andere Glaubenssitten und Gebräuche nunmehr vorkamen. Welches war seine erste Erinnerung an Rudolf Blum? Verstorben. Rudolf Blum, verstorben, erzählte seinem Sohn Leopold Blum, 6-jährig, in retrospektivem Arrangement von Wanderungen und Niederlassungen in und zwischen Dublin, London, Florenz, Mailand, Wien, Budapest und Ciombatelli, verbunden mit Kundgebungen der Befriedigung, da sein Großvater noch Maria Theresia gesehen hatte, Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn, mit kaufmännischen Ratschlägen, da er den Penny geehrt hatte und des Pfundes wert geworden war. Leopold Blum, sechsjährig, hatte diese Erzählungen mit fortwährenden Konsultationen einer Landkarte von Europa politisch sowie mit Anregungen zur Einrichtung affilierter Geschäftsbetriebe in den diversen erwähnten Zentren begleitet. Hatte die Zeit die Erinnerung an diese Wanderungen bei Erzähler und Zuhörer gleichermaßen, obschon in verschiedener Weise, getilgt? Beim Erzähler durch die Zunahme an Jahren und infolge des Gebrauchs eines Narkotikums. Beim Zuhörer durch die Zunahme an Jahren und infolge der Abnahme des Interesses von Erfahrungen, welche andere gemacht, Gebrauch zu machen. Welche Idiosynkrasien des Erzählers waren Begleiterscheinungen der Amnesie? Gelegentlich aß er, ohne zuvor den Hut abgenommen zu haben. Gelegentlich trank er begierig den Saft der Stachelbeercreme vom geneigten Teller. Gelegentlich entfernte er von seinen Lippen die Speisereste mit Hilfe eines zerrissenen Briefumschlags oder eines anderen erreichbaren Stücks Papier. Welche beiden Alterserscheinungen waren noch häufiger? Das myopische Fingerzählen von Münzen, das Aufstoßen nach fülligen Mahlzeiten. Welche Gegenstände trösteten teilweise über diese Erinnerungen hinweg? Die Lebensversicherungspolice, das Sparkassenbuch, das Zertifikat über den Besitz von Interimsaktien. Mache Blum durch kreuzweise Multiplikation von Schicksalsschlägen, vor denen diese Mittel ihn schützten, und durch Eliminierung aller positiven Werte zu einer negativen, irrationalen, unwirklichen Quantité negligible. Nacheinander in absteigender helotischer Ordnung: Armut, die des Straßenhausierers mit imitierten Bijouteriewaren, des Eintreibers schlechter und zweifelhafter Schulden, des Eintreibers der Armen- und Gemeindesteuer. Der Bettelstab, des betrügerischen Bankrotteurs mit ungenügender Schuldendeckung, der einen Schilling vier Penny fürs Pfund zahlt, des Plakatträgers, des Verteilers von Flugblättern, des nächtlichen Vagabunden, des sich einschmeichelnden Sykophanten, des verkrüppelten Matrosen, des blinden Jünglings, des ausgedienten Amtsdieners, des Freudenstörers, des Schmarotzers, des Spielverderbers, des Liebedieners, des exzentrischen Sonderlings, der in öffentlichen Parks auf der Bank sitzt, unter einem löchrigen Regenschirm und die Zielscheibe öffentlichen Spottes ist, die Verlassenheit, des Insassen des Old Man's House, Royal Hospital, Kilmainham, des Insassen von Simpsons Hospital, für verarmte, doch achtbare, durch Gicht oder Blindheit arbeitsunfähig gewordene Männer, Nadir des Elends, der betagte, impotente, entrechtete, auf die Fürsorge angewiesene, sterbenskranke, schwachsinnige Arme. Wodurch ließ sich einer solchen Situation zuvorkommen? Durch Hinscheiden, Wechsel des Zustandes, durch Weggang, Wechsel des Ortes. Wodurch vorzugsweise? Durch das Letztere, im Zuge des geringsten Widerstandes. Welche Erwägungen ließen dasselbe nicht ganz unwünschenswert erscheinen? Beständige Kohabitation behinderte die beiderseitige Toleranz gegenüber persönlichen Schwächen. Die Gewohnheit unabhängigen Einkaufs wurde immer mehr gepflegt. Die Notwendigkeit, durch impermanenten Aufenthalt der Permanenz des Gebundenseins entgegenzuwirken, stand außer Frage. Welche Erwägungen ließen es nicht unvernünftig erscheinen? Die betreffenden Parteien hatten sich vereinigt, waren fruchtbar geworden und hatten sich gemehrt. Und nachdem dies geschehen, nachdem für Nachzucht gesorgt und dieselbe zur Reife gebracht war, standen die Parteien, wenn nicht getrennt, vor der Verpflichtung, sich wiederum zum Zwecke des Fruchtbarwerdens und der Mehrung neu zu vereinigen, was absurd war, und durch Wiedervereinigung das ursprüngliche Paar der sich vereinigenden Parteien neu zu bilden, was unmöglich war. Welches Trägheit bewirkende Kräftespiel ließ den Weggang unwünschenswert erscheinen? Die Späte der Stunde, die denselben aufschubsbedürftig machte, die Dunkelheit der Nacht, die ihn unsichtbar machte, die Unsicherheit der Straßen, die ihn gefährlich machte, die Notwendigkeit der Schlafesruhe, die Bewegung erübrigte, die Nähe eines besetzten Bettes, die weiteres Suchen erübrigte, die Antizipation von mit Kühle, Leinen, temperierter Wärme, menschlicher, die weiteres Begehren erübrigte und sich selber begehrenswert machte, die Statue des Narzissus, Klang ohne Echo, begehrte Begierde. Welche Vorteile besaß ein besetztes Bett im Unterschied zu einem unbesetzten Bett? Den Wegfall nächtlicher Einsamkeit, die überlegene Qualität der menschlichen, reifes Weib, gegenüber der nichtmenschlichen Wärmflasche, Erwärmung, die stimulierende Wirkung morgendlichen Kontaktes, die Kostenersparnis im Hinblick auf die Benutzung der Heißmangel des Wohnblocks, im Fall, dass Hosen sorgsam gefaltet und der Länge nach zwischen die Sprungfedermatratze gestreift und das wollene Unterbett hellbraun kariert gelegt wurden. Welches sich selbst erschwerende Rätsel löste sich Blum, als er sich erhob, ging, vielfache, vielfarbige, vielformige Kleidungsstücke zusammenraffte, Rätsel unwillkürlich löste, nicht? Wer war Mackintosh? Welches sich selbst lösende Rätsel, 30 Jahre lang mit unsteter Beständigkeit überdacht, löste sich Blum jetzt, als er vermittels Löschung des künstlichen Lichtes natürliche Dunkelheit hergestellt hatte, ganz plötzlich in aller Stille. Wo war Moses, als die Kerze ausging? Welche vermischten Effekten persönlicher weiblicher Leibwäsche wurden von ihm erblickt? Ein paar neue, geruchlose, halbseidene schwarze Damenstrümpfe, ein paar neue, violette Strumpfbänder, ein überlanger Damenschlüpfer von reichlich weitem Schnitt aus indischem Mull, duftend nach Opoponax, Jasmin und Muratis türkischen Zigaretten, mit langer, funkelnder, krummlinig gebogener Sicherheitsnadel aus Stahl, ein Kamisol aus Batist mit dünnem Spitzenbesatz, ein plissierter Unterrock aus blauseidenem Moirett, welche Gegenstände sämtlich in unregelmäßigem Durcheinander auf einem rechteckigen, vierfach leistenverstärkten Koffer mit Eckkappen lagen, der vielfarbige Klebeschilder aufwies und an der Vorderseite in weißer Schrift die Initialen BCT, Brian Cooper Tweedy. Blums Verrichtungen? Er legte die Kleidungsstücke auf einen Stuhl, zog seine eigene, noch verbliebene Kleidung aus, holte unter dem Keilkissen am Kopfende des Bettes ein zusammengefaltetes, langes, weißes Nachthemd hervor, steckte Kopf und Arme durch die dafür vorgesehenen Öffnungen des Nachthemds, legte ein Kissen vom Kopfende ans Fußende des Bettes, richtete entsprechend das Bettzeug und begab sich ins Bett. Wie? Mit Umsicht, wie stets, wenn er sich in eine Wohnstätte begab, seine eigene oder auch nicht seine eigene. Mit Achtsamkeit, denn die schlangenspiraligen Sprungfedern der Matratze waren ausgeleiert, die Messingringe und freistehenden Vipernradien locker und wackelig geworden, von Druck und Zug. Bedächtig und klug, als betrete er ein Lager oder Versteck der Lust oder der Nattern, leicht, um so wenig wie möglich zu stören, ehrerbietig, ins Bett der Empfängnis und der Geburt, des Ehevollzugs und des Ehebruchs, des Schlafs und des Todes. Was bekamen seine Glieder, als er sie nach und nach langsam ausstreckte, zu spüren? Frische, saubere Bettwäsche, zusätzliche Düfte, die Gegenwart einer menschlichen Gestalt, weiblich, ihrer, den Eindruck einer menschlichen Gestalt, männlich, nicht seiner, ein paar Krümel, ein paar Flocken des Inhalts von Fleischkonserven, aufgewärmt, die er entfernte. Wenn er gelächelt hätte, warum hätte er gelächelt? Bei dem Gedanken, dass jeder, der hereinkommt, sich einbildet, er sei der Erste, der hereinkommt, während er doch immer der Letzte einer vorangegangenen Reihe ist, selbst wenn er der Erste einer nachfolgenden ist, insofern als sich jeder einbildet, der Erste, Letzte, Einzige und Alleinige zu sein, während er doch weder der Erste, noch der Letzte, noch der Einzige und Alleinige ist in einer Reihe, die im Unendlichen beginnt und ins Unendliche sich fortsetzt. Welche vorangegangene Reihe? Wenn man Mulvey einmal als Ersten in seiner Reihe annahm, Penrose, Bartle D'Arcy, Professor Goodwin, Julius Mestiansky, John Henry Menton, Pater Bernard Corrigan, ein Bauer auf der Pferdeschau der Royal Dublin Society, Maggot O'Reilly, Matthew Dillon, Valentine Blake Dillon, Lord Mayor von Dublin, Christopher Callinan, Lanahan, ein italienischer Drehorgelspieler, ein unbekannter Herr im Gaiety Theatre, Benjamin Dollard, Simon Dedalus, Andrew Pisser-Burke, Joseph Cuffey, Wisdom Healy, Alderman John Hooper, Dr. Francis Brady, Pater Sebastian von Mount Argus, ein Stiefelwichser am Hauptpostamt, Huge E. Blazes Boylan und so weiter und so fort, bis zum Nimmerletzten. Was für Gedanken hegte er bezüglich des letzten Gliedes dieser Reihe und kürzlichen Inhabers des Bettes? Gedanken an seine Kraft, ein Rabauke, Körperproportion, ein Plakatkleber, kaufmännische Fähigkeit, ein Schwindler, Erregbarkeit, ein Prahler. Mit welchen widerstreitenden Gefühlen waren seine nachfolgenden Überlegungen besetzt? Mit Neid, Eifersucht, Entsagung, Gleichmut. Neid? Auf einen körperlich und geistig männlichen Organismus, der speziell für die Obenauflage bei kraftvoller menschlicher Kopulation und kraftvoller Kolben- und Zylinderbewegung geeignet war, wie sie zur vollständigen Befriedigung einer konstanten, doch nicht akuten Konkubiszenz in einem passiven, doch nicht abgestumpften, körperlich und geistig weiblichen Organismus notwendigerweise gehörte. Eifersucht? Weil eine reife und in ihrem freien Zustand flüchtige Natur alternierend sowohl das Agens als auch das Reagens von Attraktion war. Weil die Aktion zwischen Agenzien und Reagenzien jeden Augenblick wechselte, und zwar indirekt proportional in Bezug auf Zunahme und Abnahme, bei unaufhörlichem zirkularen Extendieren und radialem Wiedereintreten. Weil die kontrollierte Kontemplation der Fluktuation der Attraktion erwünschtenfalls eine Fluktuation des Vergnügens hervorrief. Welche Vergeltung, wenn überhaupt? Mord? Niemals. Da Unrecht plus Unrecht nicht Recht ergab. Duell? Nein. Scheidung? Nicht jetzt. Bloßstellung durch mechanische Vorrichtung, automatisches Bett oder individuelles Zeugnis, versteckter Augenzeuge, noch nicht. Klage auf Schadenersatz auf dem Rechtswege oder simulierter Überfall mit erlittenen, selbst beigebrachten Körperverletzungen als Beweis, nicht unmöglich. Eintreibung von Schweigegeld vermittels verbaler Beeinflussung, möglich. Wenn überhaupt, schlechterdings, stillschweigende Duldung. Anbahnung von Konkurrenz, materiell durch ein blühendes Gegenunternehmen auf dem geschäftlichen Sektor, ideell durch eine erfolgreiche Gegenunternehmung im Intimbereich, abfällige Kritik, Abneigungsbekundung, Demütigung, Trennung, welche letztere den einen getrennten Teil vor dem anderen schützte, den Trenner aber vor beiden. In welcher schließlichen Zufriedenheit liefen diese antagonistischen, auf ihre einfachste Form reduzierten Gefühle und Gedanken zusammen? In Zufriedenheit über die Ubiquität in der östlichen und westlichen Erdhemisphäre, in allen bewohnbaren Landen und Eilanden, ob erforscht oder unerforscht, dem Land der Mitternachtssonne, den Inseln der Seligen, den Inseln Griechenlands, dem Land der Verheißung, der fetten, vorderen und hinteren weiblichen Hemisphären, die nach Milch und Honig dufteten und nach exkretorischer, sanguinischer und seminaler Wärme, die an Jahrhunderte alte Familien üppig geschwungener Kurven erinnerten, die unempfänglich waren für die Launen der Impression oder die Widersprüchlichkeiten der Expression, die vielmehr Expression selber waren, der stummen, unwandelbaren, reifen Animalität. Die sichtbaren Zeichen von Vorzufriedenheit. Eine approximative Erektion, eine sollicitante Adversion, eine graduelle Elevation, eine versuchsweise Revelation, eine stille Kontemplation. Dann? küsste er die lieblichen, leckeren, gelblichen, schmeckeren, schmelzlichen Melonen ihres Leibes, schleckte die leiblich-melonigen weiblichen Hemisphären, schmeckte die honig-melonige Furche zwischen ihnen, in dunkler, verlängerter, aufreizender, schlecklich-leiblecklicher Auskulation. Die sichtbaren Zeichen von Nachzufriedenheit. Eine stille Kontemplation, eine versuchsweise Velation, eine graduelle Delevation, eine sollicitante Aversion, eine proximative Erektion. Was folgte dieser stillen Handlung? Somnolente Invokation, weniger somnolente Rekognition, initiative Exzitation, katechetische Interrogation. Mit welchen Modifikationen replizierte der Erzähler diese Interrogation? Negativ. Er unterließ die Erwähnung der heimlichen Korrespondenz zwischen Martha Clifford und Henry Flower, der öffentlichen Kontroverse in, vor und bei dem lizenzierten Schanklokal von Bernard Kiernan und Co. GmbH 8, 9 und 10 Little Britain Street, der erotischen Provokation sowie Reaktion darauf, verursacht durch den Exhibitionismus von Gertrude, Gertie, Nachname unbekannt. Positiv. Er forcierte die Erwähnung einer Aufführung der Lea mit Mrs. Bandman Palmer im Gaiety Theater, 4647-4849 South King Street, einer Einladung zum Abendessen in Wins Murphy's Hotel, 3536 und 37 Lower Abbey Street, eines Buches von sündhafter pornografischer Tendenz, betitelt Süße der Sünde, anonym, Autor ein Lebemann, einer temporären, durch eine falsch berechnete Bewegung im Zuge postszenaler gymnastischer Übungen verursachten Erschütterung, deren inzwischen allerdings vollkommen wiederhergestelltes Opfer Stephen Dedalus gewesen, Professor und Schriftsteller, ältester lebender Sohn von Simon Dedalus, ohne feste Beschäftigung. Einer aeronautischen Heldentat, vollbracht von ihm, dem Erzähler, in Gegenwart eines Zeugen, nämlich vorgenannten Professors und Schriftstellers, in rascher Entschlossenheit und gymnastischer Flexibilität. Wurde die Erzählung darüber hinaus noch durch irgendwelche Modifikationen verändert? Durchaus nicht. Welches Ereignis bzw. welche Person trat als der springende Punkt seiner Erzählung hervor? Stephen Dedalus, Professor und Schriftsteller. Welche Limitationen der Aktivität sowie Inhibitionen der ehelichen Rechte wurden von Zuhörerin und Erzähler in Bezug auf sich selbst im Verlauf dieser intermittierenden und zunehmend lakonischen Erzählung bemerkt? Von der Zuhörerin eine Limitation der Fruchtbarkeit, insofern als die Ehe einen Kalendermonat nach der 18. Wiederkehr des Tages ihrer Geburt, 8. September 1870, nämlich am 8. Oktober, hochzeitlich gefeiert und am selben Datum mit dem Ergebnis eines am 15. Juni 1889 geborenen weiblichen Nachkommen vollzogen worden war, nachdem sie antizipatorisch bereits am 10. September desselben Jahres vollzogen worden war. Und da ein vollständiger fleischlicher Verkehr mit Ejakulation des Samens in das dafür naturbestimmte weibliche Organ zum letzten Mal am 27. November 1893, nämlich 5 Wochen vor der am 29. Dezember 1893 erfolgten Geburt des zweiten und einzigen männlichen Nachkommen, verstorben am 9. Januar 1894 im Alter von 11 Tagen, stattgefunden hatte, blieb mithin ein Zeitraum von 10 Jahren, 5 Monaten und 18 Tagen, währenddessen der fleischliche Verkehr unvollständig gewesen war, ohne Ejakulation des Samens in das dafür naturbestimmte weibliche Organ. Vom Erzähler eine Limitation der Aktivität, geistig und körperlich, insofern als ein vollständiger geistiger Verkehr zwischen ihm und der Zuhörerin seit der durch eine katamenische Hämorrhagie angezeigten Vollendung der Pubertät des weiblichen Nachkommen von Erzähler und Zuhörerin am 15. September 1903 nicht mehr stattgefunden hatte, womit ein Zeitraum von 9 Monaten und 1 Tag blieb, währenddessen infolge eines im Unverständnis verankerten natürlichen Verständnisses zwischen den zur Vollendung gelangten Weibern, Zuhörerin und Tochter die vollständige körperliche Handlungsfreiheit eingeschränkt worden war. Wie? Durch verschiedentlich wiederholtes weibliches Fragenstellen nach dem Wohin der männlichen Bestimmung, dem Wo des Ortes, dem Wann der Zeit, dem Wie lange der Dauer, dem Wer oder Was des Zwecks in Fällen zeitweiliger, geplanter oder ins Werk gesetzter Abwesenheit. Was bewegte sich sichtbar über den unsichtbaren Gedanken der Zuhörerin und des Erzählers? Das emporgeworfene Widerbild einer Lampe samt Lampenschirm, eine inkonstante Reihe konzentrischer Kreise von unterschiedlichen Licht- und Schattengradationen. In welchen Richtungen lagen Zuhörerin und Erzähler? Zuhörerin Ost-Südost, Erzähler West-Nordwest, auf dem 53. Grad nördlicher Breite und dem 6. Grad westlicher Länge, in einem Winkel von 45 Grad zum Äquator der Erde. In welchem Zustand, der Ruhe oder Bewegung? In dem der Ruhe bezüglich ihrer selbst und gegenübereinander. In dem der Bewegung, da sie beide von der unaufhörlichen Eigenbewegung der Erde westwärts, vorwärts bzw. rückwärts getragen wurden, auf immer sich ändernden Wegen durch nimmer sich wandelnden Raum. In welcher Stellung? Zuhörerin, halb auf der Seite, der linken, die linke Hand unterm Haupt, das rechte Bein gerade ausgestreckt und auf dem linken Bein ruhend, das gebeugt, in der Haltung der Geatellus erfüllt, entspannt, von Samen strotzend voll. Erzähler, ganz auf der Seite, der linken, das rechte wie linke Bein gebeugt, Zeigefinger und Daumen der rechten Hand auf dem Nasenrücken, in der Haltung, wie sie eine von Percy Abjohn gemachte Schnappschussfotografie wiedergab, der Kindmann müde, das Mannkind im Mutterschoß. Mutterschoß? Müde? Er ruht, er ist gereist. Mit? Sindbad dem Seefahrer und Tintbad dem Teefahrer und Findbad dem Feefahrer und Rindbad dem Rehfahrer und Windbad dem Wehfahrer und Klintbad dem Kleefahrer und Flintbad dem Fleefahrer und Trintbad dem Drehfahrer und Schnintbad dem Schneefahrer und Gindbad dem Gehfahrer und Stintbad dem Stehfahrer und Zindbad dem Zehfahrer und Xindbad dem E-Fahrer und Jindbad dem Seefahrer und Blindbad dem Pfteefahrer. Wann? Es begab sich zu finsterem Bette, ein vierschrötig rundes Sindbad des Seefragers, Rock, Alkes Ei, in der Nacht des Bettes der Alke, aller der Rocke von Finstbad, dem Helltagler. Wohin? Ulysses, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 17, Ithaka. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Es sprachen Dietmar Bär und Jens Harzer. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012.